Herzen bluten ein Tag. Wir waren ein Feuer und es brannte lichterloh. Wir saßen beide fest im Zug nach nirgendwo. Wir waren sowas wie Komplizen in der Nacht. Ich habe wieder mal nur noch an dich gedacht. Doch du bist längst schon weg, weit hinterm siebten Berg. Ich fühl mich kleiner noch als so ein Gartenzwerg. Kein Spiegel weit und breit an irgendeiner Wand, der mir verrät, wo ist die schönste hier im Land. Herzen bluten einsam, Herzen bluten einsam bei Nacht. Sich im Kreise drehen, sich nie wiedersehen, dafür ist mein Herz doch nicht gemacht. Herzen bluten einsam, Herzen bluten einsam bei Nacht. Sich im Kreise drehen, willst du nicht verstehen, dass mein Herz viel lieber mit dir lacht. Das Happy End bleibt aus, das ist mir heute klar, weil ich was Fremdes tief in deinen Augen sah. Vielleicht war schon der Kerl, der dich heute Nacht verführt, vielleicht hat mich auch nur der siebte Sinn berührt. Ich wette 10-1, er liebt dich nicht wie ich, denn sowas Großes, das gelingt ihm sicher nicht. Doch irgendwann wirst du das sicher selber spüren, dann bin ich da und ich lass dich nicht erfrieren. Herzen bluten einsam, Herzen bluten einsam bei Nacht. Sich im Kreise drehen, sich nie wiedersehen, dafür ist mein Herz doch nicht gemacht. Herzen bluten einsam, Herzen bluten einsam bei Nacht. Sich im Kreise drehen, willst du nicht verstehen, dass mein Herz viel lieber mit dir lacht. Herzen bluten einsam, Herzen bluten einsam bei Nacht. Sich im Kreise drehen, sich nie wiedersehen, dafür ist mein Herz doch nicht gemacht. Herzen bluten einsam, Herzen bluten einsam bei Nacht. Sich im Kreise drehen, willst du nicht verstehen, dass mein Herz viel lieber mit dir lacht. Herzen bluten einsam.